Paul nahm einen Schluck aus der Bierflasche. Weißt du, was ich mich manchmal frag? Kalle, sein Banknachbar in der kleinen Grünanlage, wusste nicht, was Paul sich manchmal fragte. Er hätte also einfach Nö sagen und seinerseits einen Schluck Bier nehmen können. Aber er wollte Paul nicht verstimmen. Also erkundigte er sich teilnehmend. Was fragst du dich denn manchmal? Paul leitete seine Antwort mit einer stummen Kopfbewegung zum Mietshaus ein, das auf die Grünanlage blickte. Der Typ da oben. Du meinst den im zweiten Stock? Der, der aus dem Fenster schaut? Genau den. Ist ja sonst niemand da. Paul nickte zufrieden. Wie ein Lehrer, der seinem Schüler zu einer wichtigen Erkenntnis verholfen hat, sodass Kalle kaum noch wagte, die Folgefrage zu stellen, die zwangsläufig lauten musste. Und was ist mit dem? Es dauerte eine Weile, begleitet von zwei Bieren, bis Paul seinem Freund Kalle klargemacht hatte, dass der Typ am Fenster im Prinzip immer aus dem Fenster hinausgucke. Kalle wandte ein, dass sie gar nicht wissen könnten, ob er wirklich immer gucke, da sie ja nicht immer da seien. Aber Paul meinte, der Typ gucke doch jedes Mal aus dem Fenster, wenn sie sich der Grünanlage näherten, und gucke immer noch, wenn sie sie wieder verließen. Man könne also mutmaßen, dass der Typ praktisch immer aus dem Fenster gucke. Ich frag mich bloß, wieso machen Menschen sowas? Ist doch nicht so schlimm, was der macht. Dem ist halt einfach langweilig. Langweilig? Pff, dann soll er gefälligst Fernseh gucken, anstatt uns auszuspionieren. Kalle meinte, dass es bei ihnen nicht allzu viel auszuspionieren gäbe und packte seine psychologischen Kenntnisse aus, die sich zum größten Teil auf gelebte Erfahrungen stützten. Manche Leute wollen einfach nicht mitmachen, sondern gucken lieber bloß zu. Das kenne ich schon aus der Kindheit. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass die Kinderärztin ihr empfohlen hat, sie soll mich zu einer Gymnastikgruppe anmelden. Aber da habe ich den anderen Kindern immer bloß zugeguckt, wie sie rumhüpfen. Und bin in meiner Ecke geblieben. Und so ging's weiter. Ich wollte nie machen, was die anderen machen. Aber andererseits ist mir auch nichts Besseres eingefallen. Also habe ich halt einfach nix gemacht. Vielleicht ging's dem am Fenster sein Leben lang genauso. Außerdem kann ja sein, dass er im Rollstuhl sitzt. Und wir sind seine einzige Abwechslung. Paul widersprach vehement. Völliger Quatsch. Ich sag's dir. Solche Typen, die immer am Fenster rumlungern, haben einen hochgradigen Kontrollzwang. Die wollen immer alles im Blick haben. Und selber machen sie nix, weil sie nämlich glauben, dass alle anderen genauso ticken wie sie. Aber sie wollen sich um keinen Preis selber kontrollieren lassen. Deshalb machen sie lieber gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Schau dir doch mal an, was der für einen Kontrollblick drauf hat. Der wartet doch bloß darauf, dass irgendeiner irgendwas anstellt, was ihm nicht passt. Ist aber gar keiner da, außer uns. Also wird er so lang aus dem Fenster gucken, bis wir irgendwas anstellen. Da kann er aber gucken, bis er schwarz wird, meinte Kalle. Dann kam er ins Grübeln. Obwohl, andererseits, je länger ich den so sehe, umso mehr kriege ich Lust, wirklich irgendeinen Scheiß zu machen. Zum Beispiel, ich weiß auch nicht. Ich glaube, den Abfalleimer da abfackeln, das wär's jetzt. Gib dir nicht so viel Mühe. Solchen Leuten reicht es schon, wenn du eine Pfandflasche in den Altglascontainer wirfst. Kalle musste lachen. Dann setzte er noch eins drauf. Womöglich noch eine Braunglaspfandflasche in den Grünglascontainer. Paul sah auf die Uhr. Und das dann auch noch nach 19 Uhr. Hopp, trink aus und schmeiß die Flasche rein. Kalle setzte die Bierflasche an, setzte sie wieder ab und prustete los. Braunglaspfand nach 19 Uhr ins Grünglas. Ob er dann die Polizei ruft? Garantiert. Noch besser wäre, du würdest noch was drin lassen in der Flasche. Nicht komplett geleert in den Container? Da kommst du gleich in U-Haft. Kalle wollte sich ausschütten vor Lachen. Paul versuchte, ihm die halbvolle Flasche zu entwinden. Gib her, die schmeiß ich jetzt ins Altglas. Kalle hielt sie eisern fest. Reicht schon, wenn das Pfand weg ist. Aber das Bier, das wird gerettet. Er setzte die Flasche an. Während er trank, überfiel ihn ein weiterer Lachanfall. Das Bier geriet in falsche Kanäle. Kalle röchelte. Kalle japste. Lief blau an. Kippte zur Seite. He, rufen Sie die Sanitäter, schnell! Der Mann im zweiten Stock zog sich zurück und schloss das Fenster. Na? Bemerkte seine Frau beiläufig. Da draußen wird doch nicht mal was passiert sein. Klar doch. Man muss nur lang genug gucken. Dann passiert auch was.